Der tibetanische Barde Tödol berichtet von zwei Wegen jenseits des Grabes, die der feine Körper, Linga Sasira, Astralkörper, zurücklegen kann. Einer davon ist der Weg des Nordens der Götter, Devayana. Über ihn gelangt man in die entferntesten Regionen, von wo aus man nicht wieder verkörpert. Man kehrt nur zurück in der ewigen Wiederkehr. Es ist der Weg, den die Viras, die Helden, zurücklegen, um eine Zeit lang bei den hyperboreischen Divyas, also Göttern, zu ruhen, bevor sie in den Kampf zurückkehren, innerhalb des Kreises der Schöpfung des Demiurg. Zweifellos ist dies nicht der vom arischen Buddha eingeschlagene Weg, um sein Nirvana, Sunya, die Leere, zu erreichen, noch jenseits der Götter das erste Hyperborea, der grüne Strahl, El Ella, Ella-El, außerhalb des Kreises der Kreise und nur freiwillig zur Erde des Demiurg und seiner ewigen Wiederkehr zurückkehren kann, um den Helden zu helfen, wie Bodhisattva, wie Tulku. Der Buddhismus ist völlig verändert worden und heute nicht mehr der Schatten dessen, was er für den hyperboreischen Sastriya Gautama, der arische Prinz, war. Der Devayana würde die toten Viras zur unsichtbaren und uneinnehmbaren Stadt der Divyas bringen, nach Thule im zweiten Hyperborea, das Asgard der Siddhas in der polaren Region der beiden Pole. Der andere Weg ist der des Südens, Pitriyana, derjenige der Väter und der Wiederverkörperung. Nach dem Verbleib über 3000 Jahren in einigen illusorischen Gebieten, in einem Prozess wachsender Auflösung oder in den Aufenthaltsorten von Yama, der Hades der Griechen, dringt das Samenprinzip in die Scheide einer Erdenmutter ein und aus Wahlverwandtschaft gewinnt er die zerstreuten Lebensenergien zurück und bindet sie, die während 3000 Jahren in den Reichen der Mineralien, Pflanzen und Tiere gewandert sind. Sie können sich auch als Schwingung in Bundi gespeichert finden oder im Samen des Vaters, um den neuen Körper des irdischen Mannes oder der irdischen Frau in Übereinstimmung zu bringen. Die Zahl der 3000 Jahre muss man auch symbolisch verstehen, sozusagen innerhalb der pythagoreischen Symbolik der archetypischen Zahlen. Seelisch sind wir sehr weit entfernt von diesen alten Visionen, sodass wir uns kaum noch gewisser Begebenheiten und Rituale bewusst sind, die wir manchmal ausführen, ohne sie wahrzunehmen. Als Papan starb, wurde ich durch eine seltsame Kraft gezwungen, alleine auf dem Friedhof zu bleiben, neben seinem Grab, in der hellen Mittagssonne. Dabei fühlte ich, wie eine Restmenge Energie von seinem Körper auf meinen überging, sodass diese sich in meinem Körper wie in meiner Seele eingrub. So wie die Erde, diese schreckliche Mutter, ihre Substanzen wiedererlangt und sie in ihre alchemistischen Gefäßen vermischt, sie bewahrt und ihre eigenen Materialien ewig wiedergebraucht, ein jedes zurückordernd in sein betreffendes Reich, das vielleicht regiert wird von einem Deva-Dämon, einem Äon, genauso geschieht es in den anderen, feineren Welten der Schwingungen, auf den anderen demiurgischen Ebenen. Es gibt daher keine Unsterblichkeit der Persönlichkeit, solange man nicht in der absoluten Persönlichkeit individualisiert hat. Und das ist nicht allen möglich. Der Weg des Devayana, derjenige der Götter, der des Nordens, gehört dem Helden, dem hyperboreischen Krieger, dem Arier, der die Ewigkeit und die Unsterblichkeit in einem sehr harten Kampf, in einem großen Krieg, in jeder Stunde und jedem Augenblick seines Erdenlebens aufs Spiel gesetzt hat. Die anderen, die die Schwelle des physischen Todes überschreiten, können eine Zeit lang ein Larven- und Gespensterdasein fortsetzen, bis der zweite Tod eintritt, in dem der Astralkörper im Äther aufgelöst wird, genauso wie der Erdenkörper sich in der Erde auflöst. Und so fortlaufend mit den anderen Larvenkörpern sollte es sie geben. Es sind diese elementaren Larven, diese wandelnden Gespenster, psychische Leichen, die von den Medien und den Spiritisten beschworen werden. Sie haben nichts gemein mit einer höheren Wirklichkeit. Es gibt keine Unsterblichkeit für alle, nur für wenige. Die Mehrheit sind Tote, die ihre Toten beerdigen. Die so verstandene Wiederverkörperung ist dasselbe, als ob sie nicht existiere. Denn derjenige, der wiederverkörpert, erinnert es nicht, aus dem Grunde, weil es nichts Individualisiertes gibt, das wiederverkörpert, das erinnern könnte, das ein Gedächtnis hätte. Und wenn er es hätte, würde er nicht wiederverkörpern, nur zurückkehren und nur begrenzte Male, denn er würde den Weg Devayana eingeschlagen haben, es sei denn, er ist ein Bodhisattva, ein Tulku, ein Avatar, der freiwillig zurückkehrt und der nicht nur einen Körper braucht, sondern viele. Er ist nicht ich, sondern wir. Der Gedanke der Wiederverkörperung ist nicht arisch-hyperboreisch. Man findet ihn nicht bei den Veden, er entstand später und muss wohl durch die Vermischung mit minderwertigen Völkern entstanden sein. Die Natur beobachtend, wie den Tod und die Wiederauferstehung der Sonne, wird der farbige Mensch dies auf sein eigenes Leben übertragen haben. Die Sonne kehrt wieder, der Jahreskreis, das Licht des polaren Jahres, nach dem schrecklichen Tod in dem kalten Eis. Die Irdischen werden auf ihre Wiederkehr warten müssen. Alles wiederholt sich, genauso der Mensch. Aber wird es mit demselben Körper oder innerhalb der menschlichen Form sein? Die Sklaven von Atlantis, die nicht-arischen Völker, waren auch beeindruckt, als sie in ihren tropischen Wäldern das Häuten der Schlangen beobachteten. So dürfte es mit der körperlichen Hülle des Menschen bei der Wiederverkörperung geschehen.